my money without prying eyes. Monero, Monero. Thank God there's a coin that offers on-chain privacy. Hallo, hallo, herzlich willkommen zum Monero Stammtisch im Mai mit euren drei liebsten Podcastern, Till, Krischer und natürlich mir. Hallo, Till und Krischer. Hallo, Alex. Hi, Alex. Ja, lange ist her seit der letzten Folge. Eigentlich nicht wirklich, weil wir ja eine Sonderfolge gemacht haben, Krischer und ich, zum Thema Analyse der Kryptowährung Monero. Im Rahmen von Krischers Bachelorarbeit fand ich eine sehr gute Folge, also ein guter Überblick so für vielleicht auch Einsteiger, die trotzdem mal ein bisschen tiefer hinter die Kulissen blicken wollen. Heute haben wir wieder alle möglichen Themen aggregiert, die ja so vorgefallen sind im letzten Monat. Natürlich zuerst nochmal nachträglich alles Gute zum Geburtstag, liebes Monero. Das ist jetzt 6 Jahre alt geworden, 2014 gestartet und ja, vielleicht frage ich mal euch beide. Habt ihr, also ich weiß es ja schon und man sieht es ja hier auch schon bei Till auf dem Screen. Was habt ihr denn im letzten Monat mit Monero gemacht? Wenn ich anfangen soll, dann würde ich sagen, ich habe mir endlich das Projekt, über das hier ja schon oft gesprochen wurde, vorgenommen, und zwar ein Monero Full Node auf einem Raspberry Pi. Und zwar habe ich da ein Raspberry Pi 3 Model B genommen und da drauf läuft Raspbian Lite, also ohne grafische Benutzeroberfläche, und eben der Monero Daemon, und der synchronisiert jetzt lustig vor sich hin, ist aktuell bei 28,8% und läuft seit 14 Stunden und 46 Minuten. Das Ganze werde ich natürlich auch nochmal schriftlich festhalten, wie ich es gemacht habe. Kurze Info, also die Blockchain selber, ich habe jetzt keine große SD-Karte geholt, sondern eine externe SSD, und ja, da wird die Blockchain draufgeschrieben und funktioniert prima. Keine Temperaturschwierigkeiten, alles läuft. Ist halt nur etwas langsam. Mir kommt jetzt gerade, also über ein Viertel für 14 Stunden ist ja jetzt nicht so schlimm. Also gut, Monero, von der absoluten Größe her ist es natürlich jetzt auch nicht so groß wie Bitcoin, aber das geht ja noch, oder? Ja, genau. Und ich habe mir, wie gesagt, mal so eine kleine Excel-Tabelle gemacht zum Ausrechnen. Aktuell werden 879 Blöcke pro Minute verarbeitet. Und bei der jetzigen Blockhöhe entspricht das circa 2% der gesamten Blockchain pro Stunde. Also ich hatte dann hochgerechnet, das wären ja dann in 50 Stunden wären es dann 100%, also knappe 2 Tage. Aber Grisha meinte schon, dass das zum Ende hin noch mal langsamer wird, das Synchronisieren. Ich werde es auf jeden Fall mal abwarten und dann in der nächsten Sendung mal eine Rückmeldung geben, wie lange es tatsächlich gedauert hat. Ja, ich bin auch gespannt, wie lange es wirklich dann gedauert hat, weil stimmt, ich habe zwar gesagt, das geht zum Ende hin langsamer, weil da anders verifiziert wird. Andererseits gibt es ja mehrere Optimierungen wie Bulletproofs und CL-Slack und so weiter, die die Synchronisierung der Blockchain verkürzen. Und auch in Zukunft ist da schon wieder einiges, das in die nächste Monero-Version mit reinkommt, um das noch mehr zu beschleunigen. Ja, da sollen sich dann auch die Ring-Sizes erhöhen, ne? Weil man performanter die Ringe machen kann. Das heißt, wir könnten Ringe von 30 Membern sehen oder aufwärts sogar noch, was trotzdem performanter ist als das Setup, so wie es jetzt ist mit den 11 Ring-Membern. Genau, also ich habe gelesen, bis zu 64 Ring-Member und bis zu 25% mehr Performance. Und das kommt dann durch diese CL-Sec? Genau. Okay. Ja, ich habe auch ein bisschen mit Monero rumgespielt. Und zwar habe ich mal diesen RPC-Daemon auf einer Ubuntu-VM gestartet im Testnet und mit der Monero-Library für Python. Ich meine, die heißt Monero Python oder so. Den Namen schreibe ich nochmal rein, kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Ja, und dann habe ich ein bisschen Sachen rumprobiert, wie Wallet erstellen, Subaddresses generieren, Adressen prüfen und so weiter. Wie bist du damit zurechtgekommen? Die Dokumentation ist eigentlich ziemlich gut, aber man braucht schon ein gewisses Vorwissen, würde ich mal behaupten. Was mir aufgefallen ist, wenn man ein Passwort setzt, das Sonderzeichen enthält, also für sein Wallet, dann kann man über die Command-Line dieses Passwort nicht eingeben. Aber kann sein, dass es da auch Escape-Character gibt, die mir jetzt nicht bekannt sind. Aber das ist ja nur so eine ganz doofe Randnotiz jetzt, ja. Aber da habe ich auch ein bisschen rumgespielt und ansonsten habe ich mich natürlich auch viel mit Monero beschäftigt in Bezug auf meine Bachelorarbeit. Und du meintest jetzt gerade, man braucht Vorwissen. Meinst du jetzt im Sinne von abstrakt, wie Monero oder eine Kryptowährung funktioniert mit Wallet, Adressen, Subadressen und sowas oder mit Python? Ja, also man sollte sich schon bewusst sein, wie ein Wallet funktioniert und auch, dass es verschiedene Adressen gibt. Und gerade in Python sollte man wissen, so wie man ein Array anspricht mit einem Index und du meinst eine also Liste. Die einfachsten Parts. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich habe mir das auch mal angeschaut. Ich glaube auch jetzt im letzten Monat mit dem Monero Python. Und ich bin leider nicht so weit gekommen. Ja, ich wollte das dann irgendwie erstmal auf den Testnet machen, weil ich gedacht habe, hey, so 80 Gigabyte jetzt oder wie groß die Blockchain gerade ist, brauche ich jetzt nicht aufzugeben oder zu verwenden. Und dann irgendwie mit dem Testnet hat es nicht so ganz funktioniert und ich habe es dann auch wieder verworfen. Also es war dann relativ schnell wieder vorbei. Aber es ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich mir nochmal anschauen werde, weil ich finde das super interessant, auch gerade wenn es jetzt so um E-Commerce geht, mit ich habe eine Fullnode im Background laufen und ich generiere dann ein QR-Code, wo die Adresse, ja die Subadresse schon rein erstellt wurde und der Betrag schon drin ist und dann zeige ich das auf der Webseite an, dann checke ich, ob die Transaktion angekommen ist, also ob sie pending ist und update dann die Webseite zum Beispiel und sage so, hey, ja, super, vielen Dank, Bezahlung empfangen. Weil ich habe ja, also vielleicht nur ganz kurz am Rande, wir haben Till und Krisha und ich, der Whisky haut schon, haben uns diese Tari Merchandise T-Shirts bestellt und auf der Checkout-Seite habe ich das Versandporto mit Monero bezahlt. Und ich fand das User Experience war einfach so unglaublich geil. Ja, du kriegst da einen QR-Code angezeigt, mit 15 Minuten hast du Zeit, das zu bezahlen. Und dann habe ich meine Mobile Wallet aufgemacht, den QR-Code eingescannt, die Transaktion bestätigt und die Webseite hat sich direkt aktualisiert und hat gesagt, super, wir haben das Geld bekommen. Das war ja Globee. Ja, genau. Die bieten ja auch so Shop-Plugins, die man installieren kann für sein Shop-System und dann kann man ohne großen Aufwand auch mit Kryptowährungen anbieten als Zahlungsmittel. Und mit Shop Plugin, meinst du jetzt so Shopify-Shops oder ist das einfach allgemein ein JavaScript-Code-Snippet oder? Ich kann gerade mal schauen. Die Seite lädt bei mir super langsam. Shopify, WooCommerce, WordPress, E-Commerce und noch drei andere gibt's da. Und anscheinend kannst du die einfach in dein System integrieren, als Plugin installieren, gibst dein API-Key ein. Und so schon sollte man sich da verknüpfen können. Und läuft das dann mit Globee als Custodian oder als Trustee im Hintergrund, dass man, ich meine, man wird wahrscheinlich deren Server benutzen, aber auch, dass die letztendlich die Wallet für einen verwalten oder hat man das alles in eigenen Taschen? Oder weißt du es nicht? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, so stelle ich mir die Zukunft vor und ich finde es super geil, wenn es sowas für Shopify und die großen E-Commerce-Plattformen gibt, weil das ist ja dann so die größte Hürde schon mal genommen für die Merchants, dass sie da die Adaption vorantreiben können. Okay, also ich gehe mal hier von oben nach unten durch die Themen durch. Hier eine sehr schöne Grafik mit All-Time-High-Transaktionen. Ja, passend zum 6. Geburtstag von Monero sehen wir auch, dass die Transaktionsrate stark zugenommen hat. Wir sind tatsächlich auf einem All-Time-High der Transaktionen. Und ich glaube, wir haben das in der letzten Sendung auch schon, also in der letzten regulären Sendung auch schon angesprochen, dass es gerade richtig gut abgeht. Ja. Und ich habe damals ja schon, glaube ich, gesagt, ich habe gelesen auf Reddit, dass im Darknet Monero so langsam an Bedeutung gewinnt. Ja. Ja. Und aber ob das wirklich der Grund ist, kann man Gott sei Dank ja nicht sagen. Genau. Also ich finde, der Graph hier ist sehr schön. Irgendwie am Anfang korreliert er so ein bisschen mit dem Preis, habe ich das Gefühl. Also mir kommt dieser Graph hier sehr bekannt vor mit dem, es geht hier kurz nach oben. Das ist so ein bisschen wie der Preis in Bitcoin, dann eine Zeit lang nichts, dann auf einmal ein Spike. Und im Gegensatz zum Bitcoin-Preis, also Monero zu Bitcoin, ist wirklich die Tendenz der Transaktionen einfach stetig steigend. Also man kann hier sich relativ gut eine Gerade vorstellen, die da so langsam nach oben geht, oder? Auf jeden Fall. Das würde ich auch gerne mal logarithmisch angucken. Das kann man ja machen. Ich weiß nicht, ich kann dir mal den Link kurz reinschicken in Jitsi. Ja. So vielleicht die Grafik auch mal logarithmisch darstellen. Okay. Kenne mich jetzt nicht so aus. Warum macht man diese logarithmische Darstellung immer? Also je nach der Skala links. Also ich finde es hier jetzt auch nicht so gut. Ich finde es besser, wenn die Skala links sich immer verzehnfachen würde. Mhm. Zum Beispiel. Dann könntest du darin gut erkennen, erinnerst du dich noch an die Ableitung von Funktionen aus der Schule? Ja. Daran erkennst du ja, wie steil oder wie stark etwas ansteigt oder wie schnell etwas abflacht. Ja. Und bei so einer logarithmischen Kurve, wenn es sich von einem Schritt auf den nächsten immer verzehnfacht und du hast da eine Gerade durch, dann weißt du, dass... Moment. Aber es verzehnfacht sich doch. Was meinst du? Es verzehnfacht sich doch. Ein neuer Held tritt auf den Plan. Hallo, Tobi. Hi. Ich sehe den Screen vom Alex jetzt nicht, aber bei mir verzehnfacht sich das nicht gleichmäßig. Doch, du musst die Dreier einfach nur rausnehmen. Also bei mir ist das so, dass ich hier 10, dann kommt 30, dann kommt 100. Dann kommt 300, dann kommt 1000. Wenn ich die 30er einfach raus, also die Dreier einfach rauslasse, dann habe ich 10, 100, 1000, 10.000 alle im gleichen Abstand. Und wenn ich die Tausender, wenn ich die Zehner rauslasse und mir die 30er anschaue, habe ich 30, 300, 3000 auch alle im gleichen Abstand. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie du das gemacht hast. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur auf den Link geklickt und das war's. Ja, so grob gepeilt könnte das hier der gleiche Abstand sein. Ja, wobei von 0 bis 100 ist es bei mir ein bisschen größer. Gefühlt, ne? Also ich habe es jetzt nicht nachgemessen. Ja. Bei mir wird gar keine 0 angezeigt. Also wenn es ein gerader Strich da durch ist, dann erkennt man ja, dass es kein exponentielles Wachstum ist. Aber das ist hier ja nicht der Fall. Sondern es steigt trotz logarithmischer Skalierung noch an. Nein, wenn es ein gerader Strich durch wäre, dann wäre es konstant. Ich meine Diagonale, also keine horizontale, sondern... Ja. Ja, aber die ist ja stärker, die Kurve, als 45 Grad. In welchem Zeithorizont bist du denn gerade? 6 Monate, 3 Monate. Ah, okay, weil ich habe die ganze Zeit drauf. Also ich habe alles drauf. Ja. Dann gehe ich mal auf 3 Monate. Da hast du eigentlich, wenn du den Tiefpunkt im Dezember 19 anguckst, auch jetzt alles. Du hast halt Schwankungen drin. Nicht so einfach sagen. Mhm. Jetzt bestimmt super schwer für die Leute, die hier den Podcast nur auditiv nachhören. Aber wir werden die Grafik mal verlinken. Gibt's auf Bitinfocharts und dann könnt ihr euch das mal selber anschauen. Und vielleicht schreibt ihr uns einen Kommentar oder so auf der moneromumble.de Webseite, was ihr dazu meint. Ja, ich fühle mich jetzt auch wie ein Noob, wie ich das da erklärt habe. Aber okay. was man schon da erkennen kann, ist, dass es sich zwischen einem Monat schon mal verdoppelt hat und dann innerhalb von 2 Monaten nochmal verdoppelt hat. Also, und innerhalb von 2 weiteren Monaten nochmal für 50% facht hat. Oh je. Ja, Mathe ist nicht so mein Ding. Um die Hälfte verdoppelt. Ja. Okay. Also, All-Time-High-Transactions, was ich dazu noch sagen wollte, finde ich vielleicht ganz interessant mit dem Monero-Tipbot. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie sehr der hier ins Gewicht fällt. Wir wissen ja auch nicht, wer den hostet, soweit ich da informiert bin. Deswegen können wir da keine Nutzerstatistiken rausziehen, weil jede Tipp-Transaktion ist halt auf der Blockchain, so wie jede andere Transaktion auch. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, je mehr Transaktionen, desto besser. Ich würde mich vor allem mal freuen, wenn die minimale Blockgröße, die ja aktuell bei 300 Kilobyte ist, glaube ich, wenn die mal allein durch die Transaktionen erreicht werden würde. Dass sich hier so diese dynamische Blockgröße von Monero tatsächlich mal zeigen kann. Und ja, auf der anderen Seite natürlich jetzt gerade für Till vielleicht nicht so ideal, der dann die Blockchain speichern muss, wenn da mehr Transaktionen da sind, dann ist natürlich auch die Festplatte schneller voll. Ja, ja. Aber das sollte ja heute nicht mehr so das Hemmnis sein. Wie viel Gigabyte hast du denn, Till? Kann ich dir aktuell nicht sagen, aber ich kann dir sagen, also hier auf meinem eigentlichen Rechner, wo habe ich sie? Bitmonero, LMDB. Ich meine, das, also als ich das letzte Mal nachgeguckt habe auf meinem Privatrechner, waren es irgendwie knapp über 90 Gigabyte. Nee, ich meine, wie viel freien Speicherplatz hast du auf der Festplatte, die du jetzt an deinen Monero... Also an dem Raspberry Pi, ja. Das ist eine 180 Gigabyte SSD. Okay. Ja gut, also ich meine, nach Bulletproof sollte das ja eigentlich noch ein bisschen halten. Ja, also man könnte sie ja danach auch nochmal prunen, da weiß ich jetzt wieder nicht, wie das mit der Prozessorleistung von dem Raspberry Pi dann aussieht, wie lange der dafür braucht, aber das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, okay. Ja, vielleicht auch ganz interessant, du hast ja gesagt, du benutzt Raspbian oder wie das heißt. Raspbian. Was ja eine Debian-Fork ist und jetzt, da war ich eigentlich sehr positiv überrascht, hat Grisha neulich in die Signal-Gruppe gepostet, dass die Packages für die Monero GUI und CLI, also Command-Line-Interface, jetzt auch in Debian verfügbar sind. Sudo apt install monero-cli. Darauf haben wir lange gewartet. Oh ja. Wobei, das habe ich natürlich nicht getestet. Also ich habe es jetzt nicht aus den Paketquellen installiert, sondern halt direkt von der getmonero.org-Webseite. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der Raspbian das für die AMV7 Software auch drin hat. Keine Ahnung. Ja. Ich kann das mal live testen. Ja. Wenn wir jetzt halt mal weiter besprechen. Also ich finde es super geil. Ich muss jetzt sagen, ich bin nicht mehr auf Debian, deswegen schmerzlich, dass das jetzt erst kommt, wo ich nicht mehr da bin, aber trotzdem natürlich mega geil. Und mich würde jetzt interessieren, ist das Official Repository oder ist das einfach so ein PPA, was man halt manuell dazufügen muss? Hier sieht das aus wie... Nee, es ist kein PPA, ja. Hm. Und was du ja auch noch angesprochen hast, Grisha, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, klar, man kann jetzt sagen, ja, für Debian und Debian-based Linux, ja, aber in diesem Debian-based Linux-Distros steckt ja super viel drin, ja, da ist ja nicht nur Ubuntu, Linux Mint und was weiß ich, alle anderen Ubuntu-Forks drin, sondern da ist ja auch noch, ja, hier zum Beispiel auf GitHub, erster Schritt Hunix, ja, also für anonymes Browsen gibt's ja Hunix, was ja über Tor kommuniziert und was du ja noch angesprochen hattest, Grisha, war Tails. Habe ich das? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, Tails finde ich, ja, immer wenn ich mir das angeschaut habe, habe ich mich so gefragt, kann man da Monero drauf installieren? Und wenn man das nicht kann, ist das irgendwie nur so ein halbes Paket und naja, bin mal gespannt, ob das jetzt kommt und oder ob. Weiß gar nicht, kann man das jetzt schon einfach machen, dass man... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon Anleitungen gesehen habe, wo Monero of Tails verwendet wurde. Also die Anleitung habe ich auch gesehen, es war für mich immer nur nicht so einfach. Ne? Also ich mit diesem sudo apt install ist es ja idiotensicher, sage ich mal. Ja, aber hier in dem Link von Onyx und auch hier auf dieser... getmonero.org-Webseite ist es aber doch immer noch mit... einem extra App-Repository. Also ist nicht in den offiziellen Paketquellen. Okay. Ich habe es auch gerade rausgefunden. Das stimmt. AppKey, also, Keyring und dann. Ja. Aber trotzdem, ne? Also ich meine, das hat ja relativ viel Software heutzutage, dass die eigene Repositories anbieten. Und das ist ja durchaus gängig auf so Debian-basierten Systemen, sich die aktuellen Pakete halt aus den Entwickler-Repositories zu holen. Von daher schon mal auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung, der jetzt auch nicht allzu viele Leute abschrecken dürfte, die das auch für andere Programme schon gemacht haben. Ja. Und ich finde die Hürde sehr gering, ja. Und ich meine, ich habe jetzt gar nichts von der Hardfork gehört. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das einfach de facto, dieses Jahr findet nur eine Hardfork statt, was ja eigentlich, ist das positiv oder ist das eigentlich egal, wenn du eh manuell Repository hinzufügen musst zum Updaten? Eine gute Frage. Also ich sag mal, die Clients, es kommt halt darauf an, wie schnell die Clients dann auch in den Repositories gebaut werden. Ne? Also wenn jetzt ein neuer Client veröffentlicht wird, wann findet der halt Einzug in die Repositories? Mhm. Wie ist denn das? Ist es dann schon, sind es dann schon die Binaries oder? Ja, da wären die Binaries dann drin in den Repositories. Aber wie gesagt, die müssen ja halt erstmal gebaut und eingepflegt werden und freigegeben werden. Okay. Binaries, genau. Okay, sonst noch was zu Debian? Nö. Gut, dann machen wir weiter. Alex, hast du den Film Monero Means Money schon geschaut? Irgendwie ganz lustig. Mein Vater hat mir neulich einen Link geschickt, so hast du das hier schon gesehen? Und dann klicke ich da drauf und dann kommt da der Monero Means Money Film. Und ich habe mir die erste Hälfte, glaube ich, angeschaut. Und ja, ich fand es eigentlich, ne, ist das jetzt natürlich nicht so ein krasser Film, wie ich ihn mir eigentlich erst vorgestellt habe, weil ich habe es immer mal wieder so gehört, so, oh ja, ein Film über Monero. Und ich habe schon gedacht, oh mein Gott, wie geil, so Netflix-dokumentationsmäßig. Es ist ja eher so der Talk von Dr. Kim oder wie er heißt, vom CCC, aber, oder vom 36C3. Und halt immer noch so mal dazwischen Szenen gecuttet von irgendwie so alten Moderatoren oder von alten Erzählern, die dann so über den Goldstandard erzählen und sonstige Sachen. Genau, so über Privacy, so alte amerikanische Dokumentationen, noch kurze Schnipsel dazugeschnitten. Aber ich dachte auch irgendwie so, weil ich habe den Film auch erst angeguckt, als es schon hieß, das ist der zweitbeliebteste Film in den Kinos in den USA. Und dann dachte ich so, wow, okay, das muss ja ein richtig krasser Film sein. Und dann kam der jetzt eben auch kostenlos raus auf YouTube und ich habe mir den dann auch gleich angeschaut. Dann ist mir erst aufgefallen, dass es eigentlich eher so eine Dokumentation ist und 95% ist es eigentlich nur der Talk von diesem Dr. Kim, der aber sehr gut ist tatsächlich, ja. Er spricht über Geld, er spricht über Gold, er spricht über Bitcoin, er spricht über Monero. Und er hat tatsächlich so ein paar Analogien drin, die ich jetzt auf Anhieb nicht einfach zu verstehen fand, aber die dennoch sehr gut sind. Und was mich an der ganzen Sache auch noch gewundert hat, ist, dass der Film doch recht technisch ist. Ne? Also für den blutigen Anfänger ist das, würde ich mal sagen, nix. Weil ich habe das nämlich auch einem Monero-Interessierten geschickt, der schon ein bisschen älter ist. Und der hat gemeint, geile Doku, aber ich habe nur 70% verstanden. Mhm. Aber er feiert es trotzdem. Und ich auch. Also Empfehlung geht raus auf jeden Fall. Ja, es ist irgendwie so ein schönes Paket, was man hier bekommt, der alles halt mal wirklich erklärt von Grund auf mit, warum Bitcoin toll ist, aber halt auch irgendwie fatally flawed, bis hin zu, wir erklären Monero jetzt mal genau, wie das denn funktioniert. Und deswegen finde ich das eigentlich auch eine ganz tolle Sache. Nur irgendwie verlangt es mir jetzt so nach so einer tollen, schicken Dokumentation, ja, wo dann irgendwie Fluffy Pony interviewt wird und so anonyme Monero-Entwickler, die dann, was weiß ich, nur vor so einem Schirm sitzen mit Kapuzenpullover und so. Das finde ich auch noch extrem cool. Oder so N24-Doku-Style, wer ist Nicolas van Sabehagen? Genau. Ja. Hintergrundreportage. Sowas. Aber das kommt noch. Auf jeden Fall eine super Bildungsmaßnahme während dem Lockdown. Könnt ihr euch mal anschauen, werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Phil, hast du den Film gesehen? Oder Tobi? Nein, ich habe heute vor der Sendung habe ich ein paar Minuten reingeguckt, aber ja, also mehr als ein paar Minuten habe ich noch nicht gesehen. Hast du den gesehen, Tobi? Hat sich gestummt? Ja. Okay. Nun gut. Dann kommen wir zum lieben McAfee. Was hat der denn getrieben hier? Genau. John McAfee, also der ja in der Kryptowelt auch mehr als bizarre Figur zu bezeichnen ist aus meiner Perspektive. Der hat jetzt wohl auf Twitter angekündigt, dass er nächste Woche Freitag am 15. Mai das White Paper seiner eigenen Kryptowährung vorstellen möchte. Also das heißt, viel mehr Infos gibt es eigentlich noch nicht außer Ankündigung. In dem Artikel, den wir dann auch verlinken werden, positioniert er das Ganze oder beziehungsweise der Titel sagt, Konkurrenz für Monero, Dash und Zcash. McAfee stellt Ghost vor. Also Ghost soll sein neuer Privacy Coin heißen. Vom Mining habe ich jetzt in dem Artikel noch nichts gelesen, aber hier, er spricht von einem hochmodernen Treuhandpool und so weiter und so fort. Also wer da Interesse dran hat, der kann sich ja dann ab nächsten Freitag das White Paper mal durchlesen. Und dann können wir ja vielleicht in der nächsten Sendung einmal drüber sprechen, wenn es sich lohnt. Es liest sich auf jeden Fall sehr gut mit so Buzzwords wie Proof of Stake, Atomic Swaps mit Bitcoin, Bitcoin Cash und Ethereum. Dezentrale McAfee-Börse. Ja, genau. Also genau, die eigene Börse kommt dann natürlich auch noch direkt mit dazu. Klar. Zero Knowledge Proof und 60 Sekunden On-Chain-Verarbeitung. Also es liest sich schon sehr gut, ne? Aber den das Typ könnte auch nicht ernst. Popcorn geben. Ja. Der hat neulich Werbung dafür gemacht, dass er Präsident werden möchte, weil er so auf Ärsche steht. Oder sowas. Er war doch 2016, ja. Ist er wirklich als Kandidat angetreten, ne? Ich meine auch, ja. Für die Libertären. Eine Frage, wie soll es denn bitte möglich sein, Proof of Stake und anonym zu vereinen? ich wollte das wirst du alles nächsten Freitag klären. Ich wollte auch schon sagen, so bei Proof of Stake hat er mich eigentlich schon verloren, ja. Oder auch so, ich veröffentliche einen Privacy Coin, ja. Also warum macht er das unter seinem Namen und nicht irgendwie anonym, ja, so wie das eigentlich üblich ist, aber gut, ich denke, das ist so wie die Hardware-Wallet, die McAfee rausgebracht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der hatte mal vor 2 Jahren oder so eine Hardware-Wallet rausgebracht, die innerhalb der ersten Tage, glaube ich, sogar schon geknackt wurde an Sicherheitslücken, also da erwarte ich jetzt keine großen Stücke eigentlich. Ja, und dann danach hat er das dann ja wieder schön klein geredet, warum das alles gar kein Problem ist. Das hat mir auch gut gefallen. Was sich nicht so gut liest, ist einfach 25% des Ghost-Supplies wird an Inhaber von ESH-Token vergeben. Der restliche Ghost-Supply wird für das Staking zum Einsatz kommen. Ich finde sowas einfach voll gammelig. Weiß nicht, wie ihr das seht. Also, wie gesagt, ich erwarte davon eh nicht viel, außer halt ein bisschen Entertainment um Popcorn. Von daher gehe ich da ganz gelassen an die Geschichte ran. Jo. McAfee behauptet auch nach dem Artikel, dass Privacy Coins wie Monero, Zcash und Dash verboten werden sollen, aber dass diese Verbote auch nicht durchgesetzt werden können. Das finde ich auch so ein bisschen, also da ist der Artikel ein bisschen unsauber, weil die schreiben da verboten werden sollen, so als hätte er das quasi gefordert. Ja. Aber in dem Zitat darunter meinte er ja, er geht davon aus, dass es verboten wird. Und das ist ja was, worüber wir hier auch schon öfter gesprochen haben, was wir auch nicht ganz ausschließen wollen. Also die Verbote, ja, aber dass sie eben technisch umgangen werden können. Und ich glaube, das meinte er und da ist er ein bisschen falsch wiedergegeben worden. Das stimmt, ja. Naja, es ist einfach jetzt die Frage, macht er den Richard Hart oder nicht? Ich tippe auf ja. Einfach weil Richard Hart da so mega reich geworden ist durch seine. Jetzt will er das natürlich auch. So ist es halt bei den Jungs. Genau, also genau so sehe ich das auch. Das wird halt wieder so ein PR-Stunt. Wollte der nicht auch irgendwie seinen Penis essen, wenn der Bitcoin bis zum Jahr 2020 nicht bei 100.000 Euro liegt? Das also so viel zu der Seriosität dieses Herrn. Ich dachte 2022. Ja, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so war es auf jeden Fall. Und naja, ich wollte es auch nicht sehen, wenn es eintritt. Das Geilste fand ich, ich war mal auf so einer Blockchain-Konferenz in Hamburg und da gab es so einen ultraharten Shitcoin, der Skycoin heißt. Und keine Ahnung, mir war das relativ schnell klar, dass da nichts Ernstes dahinter steht, aber dann ja so, was weiß ich, 3-4 Wochen später sehe ich einfach auf Twitter, wie John McAfee sich das Logo von diesem Skycoin tätowieren lässt. Gut. Ja, dann all in. Ja, genau. Also der macht's einfach für alle oder mit allen für ein bisschen Geld. Deswegen sollte man sein Investment Advice jetzt vielleicht nicht gerade vom guten John holen. Ich glaube, also da gab es ja auch irgendwie so ein paar Shitcoin-Gründer, die dann auch gesagt haben, dass sie Angebote von ihm bekommen haben, dass er das ja quasi promoten würde, gegen Bezahlung von. Ja. Der hat ja auch jede Woche einen Coin rausgehauen, den er jetzt pushen will und so. Ja, genau, der McAfee der Woche. Der McAfee-Coin der Woche. Er konnte den Kurs damit manipulieren. Er ist schon gut drauf. Also da gibt es auch eh noch so lustige Geschichten um ihn herum. Irgendwie sein Nachbar, der verschwunden ist, wo sie alle meinen, er hätte ihn umgebracht und hier Dönekes. Also, Dann hat ihn jemand versucht zu vergiften und er ist fast gestorben. Seine eigene Mitarbeiterin doch, oder? Naja, da gibt es so eine Dokumentation auf Netflix, glaube ich, die heißt Gringo oder so. Kann man sich mal anschauen. Da gibt es auf jeden Fall noch die ein oder andere brisante Information. Ja, also wer auf Gossip in Krypto steht, der ist bei McAfee immer ganz vorne mit dabei. Ja, okay. Aber ich meine, ne, wir können das ja trotzdem so einordnen. Dieses Privacy-Narrativ, ne, scheint sich ganz klar nach vorne zu tun. Und vielleicht ist das jetzt wirklich so the next big thing. Und wenn wir einen Bullrun haben, dann wird vielleicht Privacy und Fungibility eins der großen Merker sein, weil zum Beispiel jetzt so im letzten Bullrun von 2017 hatte ich das Gefühl, dass die große Frage ist immer die Skalierung. Ne, da war ja auch dieses ganze Segwit-Gedöns und dann die Hardfork mit Bitcoin Cash. Aber jetzt, nachdem das fertig ist, sage ich mal, ist halt so die andere Frage mit dem Traceability und können wir Adressen blacklisten und so weiter und so fort. Zu wünschen wäre es. Also ich glaube es nicht. Einfach um jetzt mal ein bisschen den Bösen hier zu spielen. Es ist einfach den Leuten nicht wichtig genug. Wenn du denen erzählst, ja, schau mal, du kannst reich werden, indem du XY kaufst, Token von meiner Firma, bla bla bla, dann zieht es die Leute an. Aber wenn du ihnen sagst, ja, du kannst dir sowas, was Bargeld auch kann, machen, dann denken die Leute, ja, und wie werde ich jetzt reich? Ich dachte, Bitcoin macht mich reich. Und dann werden sie nicht einsteigen. Ja, aber auch da würde ich ja nochmal unterscheiden zwischen diesen Leuten, die du gerade meinst, und so institutionellen Anlegern, also irgendwelche Banken und so weiter oder Finanzdienstleister, die vielleicht dann schon wieder eher ein Geschäftsmodell aus dieser Privacy generieren können und da dann vielleicht doch ein höheres Interesse haben, wo dann auch ein bisschen mehr Geld dahinter steckt als die wenigen Gambler in Krypto. Das sehe ich nicht, vor allem bei den angedrohten Regulationen der Privacy Coins, die ja eventuell komplett verboten werden sollen. Dass das Risiko des Totalverlustes einfach viel zu hoch für professionelle Institutionen. Und ich glaube auch, dass Institutionen wie jetzt irgendwelche Banken, die dann das in ihr Portfolio mit aufnehmen wollen, in die Depots und so weiter, dass die genau an Monero und an anderen Coins eben vorbeigehen werden. Dass die solche Privacy-Geschichten gar nicht mit ins Portfolio nehmen werden. Okay. Das sehe ich auch so. Und was hast du dir so vorgestellt, wie man mit Privacy jetzt das Geld machen kann? Für mich ist das so ein kleinerer Widerspruch. Naja, also das ist jahrelang das Geschäftsmodell der Schweiz gewesen und die sind damit auch ganz gut gefahren. Also ich sehe halt, nimmt sich ja auch das Privacy-Thema jetzt und geht damit hausieren. Wen meinst du, Krisha? Apple. Apple, ja. Ja, also bei den Coins sehe ich halt so die Hoffnung, ja, selbst wenn jetzt da so eine starke Gegenreaktion kommt und Regierungen sagen, ja, Encryption schlecht, wir verbieten gewisse Coins, haben wir ja immer noch Bitcoin, ja, was so mittlerweile eigentlich einen relativ guten Ruf genießt und den Leuten in den mächtigen Positionen wurde immer gesagt, ja, das ist Pseudonym und so weiter und so fort. Aber auch hier gibt's ja zumindest Mechanismen, wie man Privatsphäre gewinnen kann oder seine Privatsphäre erhöhen kann. Deswegen sehe ich Bitcoin eigentlich so als trojanisches Pferd. Ich glaube nicht, dass Bitcoin verboten wird. Ich glaube, dafür ist es eigentlich schon zu sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja, bei Monero, da kann man vielleicht noch so ein bisschen verteufeln, aber ich fände es interessant, wie das dann tatsächlich funktioniert, wenn Bitcoin legal ist, aber Monero halt nicht legal ist, gerade wenn es dann vor allem noch technische Möglichkeiten gibt, das eine für das andere zu tauschen, ohne dass es jemand mitbekommt. Also meiner Meinung nach wird Monero dann richtig hart abgehen, wenn Bitcoin dermaßen getrackt wird durch die Regierung, dass du damit nicht mehr Sachen verstecken kannst. Das heißt, dass alle Adressen irgendwie zentral gespeichert werden mit Namen und Anschrift der Leute und solche Geschichten. Sobald das bei Bitcoin kommt, dann wird Monero abgehen. Aber vorher ist den Leuten einfach, ich meine, es geht um so viel Bildung, es geht um so viel Wissen, was du haben musst, um zu entscheiden, ist jetzt Monero besser oder Bitcoin. Und das ist einfach etwas, das haben weder Institutionen, haben auch keine Kleinanleger. Und das sind die Leute, die Geld haben. Oder generell da, wo das Geld eben herkommt im Normalfall. Ja. Das heißt, da, wo das Geld herkommt, ist das Wissen Defizit und die Faulheit, sich das Wissen anzueignen, einfach viel zu groß, dass man jetzt sagen könnte, der nächste Run wird ein Privacy-Coin-Run. Mhm. Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Ich sehe halt, da haben wir gleich noch eine Meldung zu, halt so Firmen wie Chain Analysis, die das ja schon lange als Geschäftsmodell machen, halt Blockchain-Analysen, und dass da immer mehr Leute wach werden, was das für Bitcoin bedeutet und wo da die Probleme liegen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Bedarf an Kryptowährungen mit Anonymitätsfokus dann nochmal, ja, deutlich beliebter wird. Das größte Problem, also was dem entgegenspricht, ist natürlich die Verteuflung dessen. Also wenn ich das immer nur gleichsetze mit Darknet-Market und Terrorfinanzierung und Kinderpornografie, dann fällt es auch sehr leicht, das zu verbieten. Ja. Ich weiß nicht, aber McAfee wird uns alle retten. Ich bin mir sicher, mit Ghost wird alles gut. Ich bin nicht sicher, aber ist es nicht oft auch zum Beispiel so diese Shabbing-Seiten im Internet, die so neue Technologien nach vorne bringen? Also ich kenne, also worauf ich mich jetzt beziehe, ist, dass ich mal gehört habe, dass die Porno-Industrie immer so die ersten technischen Vorreiter waren mit DVDs und auch 4K und sowas. Blu-ray auch. Ja, vielleicht könnte dieser Effekt auch bei Monero zugutekommen, dass durch die kriminelle Nutzung das dann irgendwann auch weiterkommt in die nicht kriminelle Welt. Ja, also wünschenswert wäre es, und ich glaube, dass also eben ja durch diese immer mehr bekannt werdenden Nachteile dieser Anonymität, der nicht vorhandenen Anonymität bei Bitcoin, dass es da durchaus den Bedarf geben kann. Aber ich sehe eben auch die Gefahr, dass Regierungen behaupten, ja, also diese Anonymität, die nützt nur Kriminellen, und wer nicht zu verbergen hat, hat nicht zu befürchten, bla bla bla. Also genau das, was wir ja eh schon bei diesen ganzen Bürgerrechtsdiskussionen immer hören, dass das eben genauso 1:1 auch auf Krypto zutreffen könnte, Kryptowährung. Also ich finde das Porno-Argument finde ich eigentlich ziemlich gut, weil das ist so irgendwie genau zwischen den Welten von total akzeptiert und total verboten. Es ist nicht verboten, aber es ist auch immer so was Schmuddeliges irgendwie, mit dem niemand wirklich was zu tun haben will, aber es ist tatsächlich so, ja. Wie auch so dieses Meme, warum werden unsere Handyscreens größer? Ja, dass man besser Online-Porn gucken kann. Und keine Ahnung, also da finde ich zum Beispiel wieder diese Monero Python ganz interessant, über das wir vorhin geredet haben. Einfach so ein Dienst, der es dir erlaubt, in deinem Stream Monero-Donations zu akzeptieren. Ja, oder ich gucke gerne Gamer auf Twitch zu, und die bekommen dann irgendwelche Bits zugeschickt, ja, was irgendwie so eine Twitch-Währung ist. Wenn du da als Streamer einfach so ein Plugin machen kannst, ja, ich hab meine Monero-Wallet angeschlossen, und wenn mir jemand eine Transaktion schickt, dann klingelt da auch irgendwie eine Animation und so weiter und so fort. Ich glaube, das würde schon einen großen Schritt tun eigentlich, um ja so dieses Image einfach loszulösen von Waffen, Darknet und so weiter. Mhm. Alex, das ist eine grandiose Idee, was du gerade hattest mit Twitch. Wenn du sowas mit Monero als Plugin für Twitch machen könntest, dass die Leute da auch an die Adresse was schicken können und dann die Einblendung sehen. Ja. Das wird ja voll abgehen. Überleg mal, wenn das die größten Streamer so machen, das ist ja übelst die Werbung. Ja, also ich wäre voll dabei. Lass uns direkt loslegen. Lass mal nach der Sendung ein bisschen quatschen. Okay. Gut. Sehr produktiv. Kommen wir zum nächsten Thema. HTC Exodus, das Blockchain-Phone, erlaubt bald Monero-Mining. Also, genau, da bin ich mir gar nicht so sicher, als ich die Meldung gesehen habe, ob wir da nicht schon mal drüber gesprochen haben in einer der Sendungen. Aber ich habe bei uns über die Suche habe ich dazu nichts gefunden. Könnt ihr euch daran erinnern, ob wir das Thema schon mal hatten? Ich erinnere mich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, ob wir es hier im Podcast angesprochen haben, aber ich finde dieses HTC Exodus-Telefon eigentlich sehr interessant. So wie ich das in Erinnerung habe, ist das halt das erste Handy jetzt von einem großen Hersteller, was auf Kryptowährungen spezialisiert ist, in Anführungszeichen. Und die Spezialisierung war meines Wissens nach früher immer, wir haben einfach einen extra Chip auf dem Handy, der gesichert ist, wo du dann deine Private Keys drauflegen kannst. Das heißt, du benutzt dein Handy auch gleich noch als Hardware-Wallet, was ich eigentlich eine ziemlich geile Idee finde, muss ich sagen. Das mit dem Mining finde ich jetzt nicht so geil. Also, keine Ahnung, ich würde mein Handy nicht zum Monero-Mining benutzen. Oder was meint ihr dazu? Ich sehe den Sinn da jetzt auch nicht. Das hilft dem Netzwerk jetzt nicht so wirklich. Also, ja, natürlich, auch Kleinvieh macht Mist, aber ich sehe da die Verhältnismäßigkeit einfach nicht. Das Gerät hat einen Akku, ist überhitzt und ja. Also genau das Thema Akku wäre auch das Erste, woran ich denken würde. Also man ist ja jetzt schon immer unzufrieden mit den Akkulaufzeiten und ich glaube, wenn da Kryptomining drauf stattfindet, also das ist doch der Tod eines jeden Akkus. Ja, auf der anderen Seite hast du das Ding halt auch die Hälfte des Tages zu Hause rumliegen. Und wenn du es dann aber angeschlossen hast, zum Beispiel über Nacht und sagst, ja, sobald ich bei 100% bin, dann meinen wir ein bisschen was. Und ich habe morgens, wenn ich aufwache, irgendwie ein paar Cent drauf mehr und ich mache das jeden Tag, dann lohnt sich das schon. Ja. Also in dem Artikel habe ich nochmal so ein Zitat rauskopiert. Der offiziellen Angabe zufolge soll ein Exodus 1S Monero im Wert von etwa 0,0038 US-Dollar pro Tag generieren können. Da steht jetzt natürlich nicht bei welcher Laufzeit, aber ich gehe davon aus, 24 Stunden Mining. Selbst wenn man das Gerät also durchgehend an der Steckdose und im Standby-Modus lässt, verdient man so nur circa 1,39 Dollar in einem ganzen Jahr. Also ja. Kommerziell macht das mal gar keinen Sinn. Akkulaufzeittechnisch würde ich sagen, macht es auch keinen Sinn. Also ja, ich kann an dem Produkt jetzt auch nicht wirklich, also außer dass es eine nette Marketingaktion ist, sehe ich da keinen Vorteil für irgendwas. Also viel interessanter finde ich da zum Beispiel eine Fullnote auf dem Handy zu haben. Ja, wir haben besonders viel Speicherplatz und du kannst dann da, was weiß ich, hast 200 Gigabyte extra, was du für eine Blockchain benutzen kannst oder sowas. Das finde ich viel attraktiver als halt so ein Mining. Ja, weil wenn du nicht auf dem Laptop meinst, warum solltest du dann auf dem Smartphone meinen? Ja, aber die Frage ist doch, was ist noch weniger auf einem Smartphone vorhanden als jetzt zum Beispiel CPU und Akku? Ganz einfach, Netzwerk-Traffic. Du hast einen mobilen Traffic-Plan. Und wenn ich dann in der S-Bahn sitze und mein Handy lädt sich die Blockchain runter oder synchronisiert die ganze Zeit die Blockchain nach, ja, dann weiß ich doch ganz genau, dass ich nach 10 Tagen nach 2 Tagen meinen Datenplan ausgeschöpft habe und dann ist auch ein Mist. Ich meine, das könnte man ja mit Sicherheit konfigurieren, dass man eben gewissen Apps eben, also das geht ja jetzt schon, dass du gewissen Apps sagst, ihr dürft euch nur im Wi-Fi synchronisieren und nicht im normalen Datennetzwerk, also im Mobilfunknetz. Aber wofür brauche ich dann noch eine Fullnote auf dem Handy? Ja, das wäre meine Frage, genau. Also den Punkt sehe ich auch nicht, warum man das haben wollte. Also da finde ich auch, das sollte ruhig zu Hause auf irgendeinem 24/7 laufenden Raspberry Pi, da macht es ja vielleicht noch Sinn, aber warum ich das auf dem Smartphone bräuchte, keine Ahnung. Das hat ja nicht jeder, Till. Nein, schon klar, aber will sich denn jeder 90 Gigabyte Blockchain auf dem Handy runterladen und synchronisieren, sehe ich halt auch keinen Mehrwert drin. Ja, ihr habt mich überzeugt, die Fullnote auf dem Handy, wahrscheinlich keine sinnvolle Idee. Ich würde es machen. Ja? Ich würde es feiern, ja. aber aus Prinzip einfach, weil ich das geil finde. Ich sehe für die Masse da jetzt auch nicht so den Sinn darin. Ja, also so als Nerd-Projekt durchaus, ne? Aber da jetzt wirklich ein Smartphone rauszubringen, was das quasi als Feature bietet, also ich glaube, die Käufergruppe, die ist so marginal, das ist kein Verkaufsargument. Was mir da jetzt gerade einfällt, auch in Kombination mit deinem Projekt, Till, wäre so ein Smartphone-ähnlicher Device, ja, also der flach ist und halt aussieht wie ein Smartphone, so ein Touchscreen hat, aber den du praktisch zu Hause irgendwo anstöpselst und dann da so Raspberry Pi mäßig einfach deine Full Note ist. Und das ist Plug and Play, ja, dass du es einsteckst, schaltest an, kannst ein bisschen konfigurieren, kannst dann auf dem Screen rumdatschen, ob du das öffnen willst für alle Welt oder nur für deine Geräte oder wie auch immer. Und fertig. Aber also das zu realisieren wäre ja wirklich einfach, weil es gibt ja für die Raspberry Pis gibt's ja fertige Gehäuse mit Touchscreen und dann bräuchte es halt nur noch eine SSD oder einen dicken USB-Stick hinten dranhängen und dann hättest du genau das. Ja, das stimmt. Ja, also wie gesagt, ich habe es reingepackt, weil ich es irgendwie witzig fand, aber ich sehe da überhaupt keinen Anwendungsfall für. Ja. Und wie seht ihr das mit diesem Secure-Chip auf dem Handy, dass du praktisch dein Handy als Hardware-Wallet benutzen kannst? Finde ich Blödsinn. Warum? Weil ich lieber ein Hardware-Wallet habe und das dann in einer gesicherten Umgebung aufbewahre, als dass ich das Hardware-Wallet auch noch im Smartphone habe. Ich meine, irgendwie müssen meine App ja dann auch auf die Private Keys zugreifen können, wenn ich da irgendwas signiere oder wenn ich eine Transaktion machen möchte. Das heißt, es muss softwaremäßig zugegriffen werden können darauf. Das heißt, es muss eine Schnittstelle geben zwischen der Software und dem Hardware-Ding. Und das heißt, im Grunde ist es nicht sicher. Nee, das würde ich so nicht sagen. Weil du hast ja, also ich meine, du hast diese physische Sicherheit, dass es halt ein abgeschlossenes Gerät ist und niemand dran kann, die hast du einfach. Das ist, natürlich ist es noch sicherer, als wenn du es einfach so im RAM, im Klartext speicherst. Aber der Punkt ist nun einfach mal, dass du trotzdem eine Schnittstelle brauchst, um auf diesen Chip zuzugreifen, damit du eine Transaktion von deinem Handy aus machen kannst. Sonst brauchst du es ja nicht im Handy haben. Ich sehe das eher so, wie wenn du jetzt dein Hardware-Wallet mit dem Computer verbindest, dann kann der Computer ja auch nicht auf die Private Keys auf dem Hardware-Wallet zugreifen. Du exportierst ja lediglich die View-Keys vom Hardware-Wallet an den Computer. Richtig, aber nur wenn du es sehen möchtest. Aber wenn du eine Transaktion schicken willst, dann muss dieser kleine Chip im Smartphone, der muss das ja signieren können. Das heißt, es ist nicht nur ein Speicherchip, sondern es ist auch eine kleine CPU dabei, die das dann signieren kann. Und dann muss die Daten empfangen und Daten senden können. Das heißt, weil das muss ja zum anderen Zeug wieder hinkommen. Das heißt, aber das bedeutet nicht, dass du die Private Keys auslesen kannst. Ja, wenn du das so machst, über diese API dann nicht. Der Punkt ist nur, dass du halt da extrem viel Platz für brauchst. Ein Ledger ist nicht umsonst so groß, wie es groß ist. Du hast dann eine zusätzliche CPU, etc. pp. Und dafür, dass du es halt dann vom Handy, vom Smartphone aus zugreifen kannst, ist es einfach so, wenn jemand Kontrolle über mein Smartphone hat, dann hat er am Ende auch Kontrolle über die Transaktionen, die ich abgebe. Weil er dann halt über diese Schnittstelle drauf zugreift, nicht sich den Private Key direkt selber holt. Und dann schickt er halt als mit einem Trojaner oder über einen Code, den er dann ausführt auf meinem Handy, den Code los. Nicht den Code, aber die Transaktion los. Das heißt, du hast am Ende nicht wirklich sicher. Und sicher ist es halt, wenn du es auf Smart, auf deinem richtigen Hardware-Wallet hast und du hast es physisch getrennt. Was dann noch mehr Sinn machen würde, als das direkt auf das Smartphone zu haben, wäre, das dann über einen zweiten Server, der bei dir zu Hause steht, über Multisig zu regeln, dass du darüber dann eine Two-Factor-Authentication bekommst. Das würde deutlich mehr Sinn machen als diesen extra Chip, den man dann eh irgendwie übers Handy auch accessen kann. Hm. Ich überlege gerade, für mich macht das schon noch Sinn. Ich sehe den Vorteil auch noch darin, dass du dein Smartphone ja immer dabei hast, aber dein Hardware-Wallet nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann macht halt einen kleinen Betrag auf deine Soft-Wallet von deinem Hardware-Wallet auf dein Handy. Aber das finde ich auch immer umständlich. Ich würde lieber auch direkt das Hardware-Wallet immer bei mir mit rumtragen. Und solange ich sicher sein kann, dass Transaktionen nur dann signiert werden können, wenn ich auch mich authentifiziere gegenüber dem Gerät und dem zustimme, dann sehe ich das schon als sehr sicher. Aber was ja, du aber sagst, wie willst du das sicherstellen? Ich meine, das ist doch schon heute so, dass ein Smartphone den Code, den du da eingibst, das ist mittlerweile so hart in der Glasscheibe drin, oder oftmals sehen die Leute einfach anhand der Spuren auf deinem Handy, was du für einen Code oder für ein Muster hast. Die ganzen Daten von den Fingerabdrücken sind teilweise im Klartext gespeichert in manchen Geräten. Also wirklich, das ist so, teilweise ist es wirklich so dilettantisch implementiert, dass du als einfacher User, und selbst wenn du ein bisschen programmieren kannst, du wirst nicht rausfinden, ob das sicher gespeichert ist oder nicht. Und mir wäre das Risiko einfach viel zu groß, als dass ich da meine kompletten Ersparnisse auf meinem Handy mit mir rumtrage. Also ich glaube, also das Szenario, also die, das quasi als einzige Wallet zu haben, das sehe ich ja auch nicht. Also ja. Wer das macht, der, was weiß ich, wenn der da 6-stellig Euro auf deinem Handy hostet, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ich meine, für so ein Spardosen-Wallet, also für das, was man sonst halt auch im Büro mit sich rumträgt, finde ich es halt ja ein akzeptables Risiko. Also wie gesagt, ich bin auch kein Freund von so Secure Enclave Modellen, da verstehe ich die Architektur nicht, das ist mir alles zu komplex. Ich weiß nicht, inwieweit die Hersteller da Eingriff haben und so weiter. Bin da auch skeptisch, aber wenn man es halt benutzt wie ein Portemonnaie, wo man mal, weiß nicht, maximal 500 Euro drin hat oder weniger, dann ist es halt, dann kann man aber das Risiko da mal eingehen. Dann noch das Hardware-Wallet. Ja, also ich habe auch kein Hardware-Wallet, auch das ist mir wieder zu viel Komplexität. Also nein, ich meinte, wofür brauchst du den extra Chip dann mit der Signatur, mit dem ganzen Zeug, noch zusätzlich im Handy? Das braucht auch Akku, das braucht Platz, das ist schwer. Das heißt, das Gerät wird dadurch nur größer. Es ist weniger Platz für andere Hardware, für Akku oder für was weiß ich was alles. Das heißt, dieser Chip, den brauchst du am Ende gar nicht. Aber den haben doch heute eh schon alle Telefone, da wo die Fingerabdrücke drin gespeichert werden oder die Gesichtsbiometrie. Aber der kann nicht signieren. Okay. Weiß ich nicht. Also wenn da nur die Keys drin liegen und eine App die Signatur übernimmt, dann wäre es doch okay. Also das heißt, ich entsperre die Keys durch meine Biometrie und die App signiert dann die Transaktion. So hätte ich mir das vorgestellt. Die App kann dann darauf zugreifen und wenn die App unsicher ist, ist dein Private Key weg. Wenn du es aber anders machst, dass du es über einen Multisig machst, dass dass du einen eigenen Server hast, an den du dann was hinschickst, der das dann pre-signiert oder danach erst signiert, dann ist es doch viel, viel sicherer, wenn du es über Multisig machst als sowas. Und außerdem hast du dann noch den Vorteil, dass du eben die ganze schwierige Arbeit, also Natur und so weiter, die kannst du von einem Raspberry Pi zu Hause übernehmen lassen. Oder was weiß ich, du brauchst doch sowieso Internet. Wieso sollte dann ein Zusatzchip für Signatur im Handy sein, wenn ich einfach meinen On-the-Go-Private-Key ganz normal im Handy speichere, wie heute auch schon, der pre-signiert dann und der zweite Private-Key, den ich zu Hause habe auf meinem Raspberry Pi, an den ich dann das pre-signierte hinschicke, der signiert dann den Rest, um damit dann das an die Blockchain zu schicken. Also das macht doch viel, viel mehr Sinn, als andersrum zu machen. Aber es ist halt auch wieder super komplex und das kann nicht jeder. Ja, aber du kannst zum Beispiel, also natürlich kann es nicht jeder. Das kann ja auch nicht jeder einfach so ein Handy mit dem Chip drin bauen. Deswegen wäre das mein Ansatz, dass das eben der Hersteller anbietet oder ein Dienstleister. Ich meine, wir sagen ja auch nicht, bau dir dein Hardware-Wallet selber in dein Handy rein, sondern wir sagen, HTC bietet das so und so an. Aber dieser Drittanbieter, der dann die Signatur, die Multisig übernimmt, dem würdest du dann deine Private Keys vertrauen oder wie? Ich sage nicht, dass ein Drittanbieter dieses Multisig übernehmen soll. Ich sage, dass man zum Beispiel genauso wie ihr vorhin mit der Note für zu Hause mit dem Raspberry Pi das mit dem Multisig auch machen kann. Okay. Was ich noch anmerken würde an der ganzen Sache, mich würde es ja mal immerhin freuen, wenn die ganzen Hardware-Wallet-Hersteller ihre Hardware und ihre Software Open-Source darlegen würden. Ja? Zum Beispiel Ledger und Trezor, soweit ich weiß, das ist alles Closed-Source. Nee. Trezor, ich meine, also einer von den beiden hat Open-Source, meine ich auch. Sorry. Trezor ist sogar Open-Hardware. Das war mir nicht bewusst, aber Ledger ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Ich glaube, Ledger hat nur gewisse Teile Open Source, aber nicht alles. Was ich jetzt gerade noch gefunden habe auf der HTC Exodus-Seite ist, es gibt eine Full Note im HTC Exodus. Ja, also die haben hier eine 400 GB Micro-SD-Karte, wo der ganze Bitcoin-Ledger drauf gespeichert ist. Also, ja, keine Ahnung. Wir finden es jetzt wohl nicht so sinnvoll, aber vielleicht, wenn einer von unseren Zuhörern dieses Handy hat oder jemand kennt, der es hat, gerne mal Erfahrungsberichte uns zukommen lassen. Alright. Und ich sehe, also das ist ja auch in Kooperation mit Binance, ne? Wenn ja, ich das auf der genau. Webseite richtig sehe. Binance hat da auch ein Handy gebastelt mit HTC. Gut, gut. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar, das hast auch wieder du, Till, rausgesucht mit deinem guten Money-Quote. Was hat es denn mit EZ auf sich? Genau, also EZ ist ja so ein Antivirenhersteller und auch ein ziemlich guter, wie ich finde. Und der hat ein Monero-Botnet lahmgelegt. Und was ich daran, also warum ich sie hier mit reingenommen habe, also diese Botnets, die hatten wir ja schon immer mal wieder. Der ist aber schon recht sophisticated, wie ich finde. Also da wurde eine Malware auf einem, also das wird jetzt vermutet, ne? Also man hat da irgendwie noch nicht alle Informationen zusammen, aber jetziger Stand ist eben, dass Malware auf USB-Sticks installiert wurde, die dann in den Markt geschmissen wurden, also wohl offiziell verkauft, so wie ich das verstanden habe. Und der sogar in der Lage war, sich auf andere Geräte auszubreiten. Also das heißt quasi nicht nur ein Virus, sondern auch noch ein Wurm. Und das finde ich halt schon technisch recht anspruchsvoll. Und der Benefit, den sie bis jetzt nachweisen konnten oder den sie zumindest hier in dem Artikel erwähnen, sind gerade mal 80 Monero, also rund 6.000 Dollar. Und ich würde mal sagen, die Entwicklung eines solchen Virus plus Wurm, die dürfte ja deutlich teurer sein. Und ja, fand ich eine interessante Geschichte, weil, wie gesagt, also technisch sehr anspruchsvoll für relativ geringen Benefit. Und du meintest gerade, die wurden auf den Markt geschmissen. Hier ganz oben beim Artikel steht, das war vor allem in Peru. Also genau, kann ich mir das so vorstellen, die Leute gehen da auf den Markt oder in den Supermarkt, kaufen sich einen neuen USB-Stick eigentlich. Aber, also ich meine, so auf dem Flohmarkt oder auf den Märkten, die es wahrscheinlich in Lateinamerika gibt, kann ich mir das gut vorstellen. Ja, da hast du halt so einen riesen Bastenkorb, wo der voll mit USB-Sticks ist. Und klar, wenn da schon was drauf ist in einem Hidden Folder, das merken vielleicht die wenigsten Leute. Aber genau, also es gibt ja heute auch schon viele USB-Sticks, wo dann irgendwelche Backup-Software oder so schon vorinstalliert ist. Und sowas könnte ich mir halt da auch vorstellen, dass es so gelaufen ist, dass sie sich halt irgendwelche No-Name-USB-Sticks tonnenweise zugekauft haben, die dann halt quasi mit ihrer eigenen Software ausgerüstet haben, mit irgendeiner Art Backup-Software oder wie auch immer. Und das dann quasi gelabelt haben und was weiß ich halt, ja, so wie du sagst, auf irgendwelchen Märkten, entweder so fliegende Händler oder wie auch immer, oder über einen Online-Shop, dass sie das da angeboten haben. Und ja, wie gesagt, also ich finde es halt nicht einfach, solche Software überhaupt zu installieren, weil normalerweise Virenscanner sollten ja dann halt auch anschlagen, wenn da solche Verdachtssoftware draufkommt. Und was ja gar nicht passieren sollte, ist, dass die sich dann auch noch verbreiten kann. Und deswegen halte ich das halt, wie gesagt, für einen technisch sehr, sehr anspruchsvollen Angriff. Und ja, für 80 Monero ist das ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen. Ja. Woher weiß man denn, dass es nur so wenig Geld war? Gute Frage. Also vielleicht, weil sie die Leute hops genommen haben und bei denen mal irgendwie sich die Wallet-Bewegung oder die Kontobewegung angeguckt haben. Ich weiß es nicht. Also die Wallet-Bewegung kannst du dir nicht anschauen. Naja, also wenn der das mal irgendwann in Bitcoin wieder getauscht hat und sich dann über Bitcoin hat auszahlen lassen, dann schon. Die Moneros natürlich nicht. Ja, aber wieso sollte er nicht einfach einen Teil in Monero lassen? Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, geht aus dem Artikel nicht hervor, aber bis jetzt, also ich weiß auch nicht, also vielleicht war Peru auch einfach, ne, weil es halt auch relativ, wie formuliere ich es jetzt diplomatisch, ne, also weil es halt auch eine relativ arme Bevölkerung ist, dass da gar nicht so viel abzugreifen war. Ich könnte mir vorstellen, dass ein ähnliches Szenario in Europa oder Amerika zu anderen Ergebnissen geführt hätte. Ich denke, aber die haben doch die Hashrate. Ja. Ich denke, die haben die Hashrate von diesem Netzwerk herausgefunden, ja. Ich habe mal gesehen, häufig sind diese Botnetze so, dass die ihre eigenen Pools aufsetzen. Und dann kann man ja durch Netzwerkanalysen schauen, wie viele Verbindungen es gibt zu diesem Pool oder rausfinden kann, wie viel Hashrate dieser Pool hat. Und dann über die Zeit kann man ja rechnen, wie viel Monero da gemeint wurden. vielleicht auch so. Ja, also wie gesagt, in dem Artikel steht nichts Weiterführendes, aber sie sprechen ja auch von diesem Botnetz Victory Gate. Und wahrscheinlich werden sie, genauso wie Grisha das gesagt hat, geguckt haben, wer alles diese Schadsoftware oder wer sich alles zu diesen Mining Pools connected hat und dann das hochgerechnet haben. Also hier am Anfang steht ja, das waren mehr als 35.000 Computer weltweit. Und weiter unten, achso, das sind noch derzeit, sollen noch 2.000 bis 3.500 Computer täglich versuchen, mit dem Befehlsserver in Kontakt zu treten. Ich habe da, ich glaube, das war eine Folge von Darknet Diaries, wo der, oder von Malicious Life, wo der mal erklärt, wie so ein Botnet funktioniert, mit dem Master und den Slaves, und fand das echt abgedreht. Ne, dann connecten die sich so zu ihrem Master und erwarten irgendwelche Befehle, und wenn du dann das mehr oder fortgeschrittener machen willst, dann machst du das immer auf einen neuen IP-Adresse irgendwie, diese Verknüpfung und so. Also ich kann es nicht mehr genau herleiten, aber da kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Die Folge suche ich auch raus und mach sie dann in die Shownotes rein. Okay, so viel zum Botnet. Dann spektakuläre Entführung mit das habe ich auch gelesen. Das fand ich auch ganz interessant. Ne? Da, ich weiß gar nicht, ob wir im Herbst 2018, haben wir da schon gepodcastet, haben wir das Thema schon mal gehabt? Also irgendwann werden wir bestimmt schon mal drüber gesprochen. Ich meine, wir haben da schon drüber gesprochen, ja. Ich meine auch. Wolltest du noch mal erzählen, worum es damals ging? Ja, jetzt danke, Süddeutsche Zeitung. Jetzt kommt hier natürlich erstmal, ob ich das abonnieren will. Okay, also also da war in Norwegen die Frau von einem sehr reichen, ich weiß jetzt nicht, ob es Millionär oder Milliardär war, die wurde entführt, und das Novum war jetzt halt, die Erpresser wollten Monero haben. Ja, sie wollten keinen Bitcoin haben, sie wollten Monero haben. Was natürlich schon mal ein krasser Schritt auf der Seite der Kriminellen ist, ne, wenn du Lösegeld, also für jedes Kidnapping ist ja Monero irgendwie so das ideale Lösegeld, ja, da musst du dich nicht im Park treffen und dann sagst du am Telefon, ja, keine Polizei, und dann am Ende kommen doch alle irgendwie, sondern du kannst sagen, ja, hier meine Adresse, und das ist eine Subadresse, die du nur einmal benutzt, und die Transaktion verschwindet dann danach irgendwie so im Nebel vom Monero-Netzwerk. Und dann war das eine ganze Zeit lang irgendwie still, ne, also die Frau war verschwunden irgendwie, und jetzt so vor ein paar Wochen ist es dann wieder aufgepoppt, dass der Mann jetzt von ihr verhaftet wurde. Und ich hatte jetzt nicht genau rausgefunden, warum sie ihn verhaftet haben, aber die Spekulation stand halt im Raum von der Website, wo ich das gelesen habe, dass der da irgendwas mit seiner Frau zu tun gehabt haben soll. Ne? Ja, genau, also der stand unter Mordverdacht, ne? Also es stellte sich quasi so heraus, oder beziehungsweise war das die These der Polizei zu dem Zeitpunkt, dass die gesagt haben, also es gab nie eine Entführung, es gab nie eine Lösegeldforderung. Das war alles nur fingiert, weil er den Mord an seiner Frau vertuschen wollte. Mhm. Aber irgendwie, also sein Anwalt hat jetzt wohl dagegen geklagt, und der ist wohl auch auf freiem Fuß, wenn ich den Artikel richtig verstanden habe. Und sie haben seinen potenziellen Partner, also Mittäter, den haben sie jetzt wohl verhaftet. Also spannende Räuberpistole, ne? Aber eben weil da auch Monero gefordert wurde, und er war, glaube ich, sogar der reichste Mann Norwegens, oder ist der reichste Mann Norwegens. Und ja, damals wurden gefordert 9 Millionen Euro in Monero, schon eine Hausnummer. Das hat auch, also ich habe es damals im Herbst direkt mitbekommen, und da war dann halt auch wieder so mein erster Gedanke, oh Mist, das ist jetzt wieder so Wasser auf die Mühlen von denen, die irgendwie so pseudonyme Kryptowährungen verbieten wollen. Ja, wenn die Millionäre noch mehr Millionen wollen, ne? Und ihre Frauen umbringen. Ja, ich meine, also er hätte es ja an sich selber bezahlt, die 9 Millionen in dem Fall, aber ist halt eine schöne Räuberpistole, um von dem eigentlichen Fall abzulenken. Ja, okay, interessant. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es nicht ganz aufgeklärt, wobei ich jetzt auch wahrscheinlich vermuten würde, wenn der einer der reichsten Männer Norwegens ist, dann wird das wahrscheinlich nie ganz aufgeklärt werden, und seine Anwälte werden da immer versuchen, genügend Zweifel im Raum zu halten, dass da, ja, dass man eben nicht weiß, was da genau passiert ist, oder? Ja, deswegen, also wenn sie Glück haben, dann könnten sie halt jetzt diesen Mittäter, also der Typ selber ist wohl um die 70 Jahre alt oder über 70 Jahre alt. Und dem traut man das technische Know-how jetzt wohl nicht so zu. Also das war auch das, womit seine Anwälte argumentiert haben. Und die Polizei hat dann eben jetzt jemanden verhaftet, von dem sie glauben, dass das ein Mittäter war, der halt den ganzen technischen Part übernommen hat. Und wenn der quasi irgendwie zu einem Geständnis gebracht werden könnte, dann könnte es halt auch für diesen Tom Hagen spannend werden. Okay, dann letztes Thema, so wie es aussieht für heute. Und zwar, wir hatten ja vorhin schon über Chainalysis gesprochen. Die kommen jetzt auch wieder auf den Thementisch. Und zwar, Dove Wallet, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe, kündigt eine Partnerschaft mit Chainalysis an. Was ist denn Dove Wallet? Also Dove wie die Taube auf Englisch. Genau, da habe ich auch, also kannte ich auch gar nicht, als ich den Artikel gelesen habe. Und aber in dem Artikel steht dann eben, dass sie halt in Südkorea operieren. Also scheinen da wohl ihren Schwerpunkt zu haben, was auch der Grund sein dürfte, warum wir es nicht kennen. Aber ist eben auch ein Wallet- und Handelsplattformanbieter. Eben dabei setzt Dove zu den Krypto-zu-Krypto-Handel, ein Tausch in Stablecoins und oder koreanische Won ist ebenfalls möglich. Also irgendwie eine klassische Plattform inklusive Wallet. Das finde ich hier den im zweiten Paragraphen direkt. Chainalysis entwickelt hauseigene Tools, die sowohl von Firmen, aber auch von Behörden eingesetzt werden. Darunter ein sogenanntes Know Your Transaction System. Ja, das war mir auch neu, genau. Ja. Also nicht Know Your Customer, sondern Know Your Transaction. Er kennt jede Transaktion, die hier rein und raus geht. Okay, und die Partnerschaft von denen heißt jetzt, dass sie ihre Kundendaten zu Chainalysis geben, oder? Und dann so würde ich das verstehen. Also, dass zumindest auf behördliche Anforderungen oder sonst wie, dass dann eben einzelne Transaktionen halt den jeweiligen Personen zugeordnet werden können, würde ich jetzt mal vermuten. Ja, also in Südkorea wurde ja Monero schon, also hier steht ja, Aber in Südkorea gibt es ja diesen Trend schon öfter. Ne? Monero wurde auf den ein oder anderen Exchanges delistet. Ich glaube auf OKX zum Beispiel und andere Privacy Coins auch. Also mir scheint so, als ob Südkorea ähnlich wie Japan hier ziemlich in Linie ist mit, ja, wir machen alles, ne, mit Know Your Customer und AML und hast nicht gesehen. Ja, KYT, Know Your Transaction und so. Ja, und also in dem Artikel, ne, da ging es dann auch nochmal kurz um Monero und der Absatz lautet dann, nur Monero schützt wirklich, ne, und dann der Text darunter, doch wie geht man als Gesellschaft damit um, wenn eine Verfolgung von Geldströmen jeden zum Ziel machen könnte, noch dazu ohne selber strafbare Handlungen begangen zu haben. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, wo wir schon drüber gesprochen haben, so Tainted Coins, ne, also da kannst du ja auch als Ahnungsloser drankommen und die werden dann eingezogen und geblockt und du siehst nie wieder irgendwas davon. Ja. Die bisher einzige Möglichkeit stellt Monero dar, denn die Kryptowährung stellt sicher, dass Transaktionen oder bestimmte XMR nicht zugeordnet werden können. Das war ja auch so, ne, oft genug drüber gesprochen. Schön, dass es jetzt in dem Artikel auch nochmal erwähnt wird. Da fällt mir eigentlich gerade ein, dieses Tainted Coin System ist doch ein perfekter Mechanismus für Regierungen, um Geld zu machen. Ja, weil du beschlagnahmst ein Output, sagst, oh, tainted, gimme that, und dann verkaufst du den wieder und sagst, ja, der ist jetzt wieder reingewaschen, ja, den haben wir beschlagnahmt, das heißt, wir können ihn jetzt wieder zurück in die Welt schicken und wir kassieren dafür halt die Verkaufssumme ein. Ja, und dann könnte es dir ja sogar noch passieren, in einem Worst-Case-Szenario, dass, was weiß ich, USA beschlagnahmen Bitcoins aus dem Drogengeschäft. Die waren dann halt tainted und die haben die beschlagnahmt. Dann verkaufen sie die und sagen, die sind jetzt wieder white gewaschen, weil, ne, war ja in unseren Händen, da ist ja alles gut. Und dann willst du das in China wieder zurücktauschen und die sagen, ach nee, hier, das war ja mal im Drogenhandel. Das ist nochmal blacklisted. Ja, das wäre natürlich super bitter. Aber ich meine, genau so war es ja bei Tim Draper, heißt der ja, glaube ich, der die Silknet Coins gekauft hat, ne, von Ross Ulbricht, die ja dann versteigert wurden. Ich glaube, der ist dadurch sogar ziemlich reich geworden. Aber das war ja auch so, die sind jetzt davor tainted und dann nach der Auktion sind die wieder gewhitelistet. Ja, aber auch nur bei denen, die dran glauben, ne? Also, ja, genau, okay, ja. Ja, ich würde sagen, an offiziellen Themen wären wir durch. Fällt euch noch was ein? Haben wir was vergessen? Nee. Richard hat, glaube ich, noch eine Ankündigung zu einer Sondersendung. Ja, neulich hatten wir ja schon die Sondersendung zu meiner Bachelorarbeit Teil 1. Da haben wir über Geldeigenschaften gesprochen und ob Gold, Bitcoin, Monero und Scheingeld diese Eigenschaften besitzen. Und in der nächsten Sendung geht es um Regulierungen, Banken, Politik, Verbote, aber auch um eine Grundsatzdiskussion um die Emissionskurve von Monero, wie auch um das Thema der Vermögensverteilung. Ja, wie das ja auch man bei Bitcoin sehen kann, dass da zum Beispiel der Großteil der Bitcoin in wenige hundert Adressen fällt und was das für Bedeutung und für Auswirkung hat. Dazu lade ich euch alle ein, herzlich auch teilzunehmen wie zu diesem Stammtisch. Diese Sondersendung findet am Donnerstag um 17 Uhr wieder auf Jitsi statt. Ja, super. Also ich freue mich und ja, schreibt es euch in den Kalender. Der nächste Stammtisch ist ja dann am 14. Juni. Also falls ihr es zur Sondersendung nicht schafft, dann könnt ihr zumindest schon mal einen Monat nach vorne planen und hoffentlich klappt es dann im Juni. Cool, dann bedanke ich mich bei euch für die Teilnahme, auch bei dir, Tobi. War schön, dass du eingeschaltet hast und dich eingebracht hast. Und ja, dann. Ja, ich bin auch nur jemand ganz Normales, wie alle anderen auch. Ja, aber. Ich bin gerne da. Genau, und du bringst dich schon seit Jahren, ja, ich kenne dich online schon seit Jahren in der Monero Germany Gruppe ein und das gibt immer rege Diskussionen, was ich immer sehr unterhaltsam finde. Freut mich, dass ich zu eurer Unterhaltung beitragen kann. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Macht's gut. Ja, euch einen schönen Rest Sonntag und schönen Abend noch. Tschüss. Ja, es ist Muttertag, by the way, ne? Muttertag. Letzte Chance. All I wanna do is use my money without prying eyes. Monero, Monero. Thank God there's a coin that offers on-chain privacy. made you